Tag, Herr Landstuhler, Folge 80, Dienstag, 1. September, Etappe 2 für meine Hochdeutsch sprechenden und verstehenden Hörer. Vom Aachensee nach Innsbruck, relativ kleine Etappe, waren nur 51 Kilometer, die zu fahren waren, 17er Schnitt haben wir aufgelegt. Nach dem Hotel war gut, also Gott sei Dank keine Krämpfe gehabt. Ich habe mich dann auch gleich noch mit Pferdesalbe eingeschmiert und so. Zum Akkustand vom Kollege, der war dann auf Null. Also er ist die ganze Etappe mit praktischer Unterstützung gefahren, aber der Akku war nur 86 Kilometer leer. Also ist ein normales Mountainbike. Er wiegt vielleicht so 90 Kilo, 10 Kilo Rucksack. Das ist natürlich immer so ein bisschen Hausnummer habe. Moins im Hotel zum Thema Corona. Maskenpflicht, alles mit Desinfizierung. Und Spendemöglichkeit. Leute haben sich auch gut dran gehalten. Gab es Frühstück. Frühstück ist praktisch serviert worden von der Bedienung. Man ist praktisch nur aufgestanden und hat sich seine Getränke geholt oder was nochmal, wenn man irgendwie nochmal Marmelade haben wollte oder nochmal Joghurt oder so. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Abstände waren okay, war nicht viel los. War also richtig okay. Die Route nach Innsbruck haben wir deshalb so gewählt, weil wir, wie gesagt, jo, am nächsten Tag die Königsetappe vorhatten. War also eher relativ leicht, ging praktisch bergunter und dann so 40 Kilometer flach durchs Inntal. Wetter war schon ein bisschen bedeckt, hat am Anfang leicht genieselt, war aber dann doch relativ sonnig. Fahrt knapp 3 Stunden, also eigentlich nicht zu erwähnen. Landschaftlich, ach, ganz schön durchs Inntal, bisschen durch die Dörfer nochmal gegrußt. War, wie gesagt, sehr, sehr angenehm. Sind wir um 15 Uhr, konnten wir im Hotel einchecken. Vorher waren wir noch ein bisschen Kaffee trinken und ein bisschen Kuchen essen und so. Ja, und dann haben wir halt nochmal ganz gemütliche Stadttour gemacht. Die war, glaube ich, auch so 10, 11 Kilometer gewesen. Gab es ein syrisches Restaurant. Dort haben wir gegessen und ein Bierchen getrunken. Wie gesagt, sind relativ früh dann schlafen gegangen, weil, wie gesagt, die große Etappe auf der Brenner angestanden hat. Hotel war mitten in der Stadt. Wir hatten zwar angeschrieben, ob man die Fahrräder sicher abstellen kann, aber unter sicher abstellen hatten die einfach gemeint, in so einem Durchgang zwischen zwei Nachbarhäuser. Angeblich hätten sie es um 19 Uhr zugeschlossen. Also das war zum Abstellen der Fahrräder jetzt nicht so super optimal. Die sind zwar versichert, aber was bringt mir das, wenn sie mir mein Fahrrad geklaut haben, wenn ich dann in meiner Tour weiterfahren kann. Deshalb also nochmal ergänzend zum letzten Tag vorher. Dort war es kein Problem, weil, wie gesagt, das sind ja auch Orte, wo normalerweise Winterbetrieb ist. Und dort, wie gesagt, kann man es normalerweise im Skiraum einstecken und der Kollege konnte es auch praktisch dort laden. Alles klar, dann wie gesagt, kurze Etappe. Wie gesagt, ich verlinke euch die Strava-Aktivitäten und Relive und dann, wie gesagt, seht ihr noch mehr Bilder. Das macht nur so einen Eindruck von der Sache an, weil ich erzähle hier relativ kurz. Alles klar, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Etappe. Ciao.